ich nicht einen Augenblick für dich glückselig sein. Ja, anhalt, ja, du beugest deine Knie, dein sehnlichs Wünschen stimmt mit ein. Allein, o gütigstes Geschenk, Gott schauet selbst auf die erlauchten Herzen, auf diese Herrschaft Tugendkerzen. Sie brennen ihm in heißer Andacht schön. Ihre gottbeliebte Glut kömmt selbst auf sie ein unschätzbares Gut und auf dies Land viel Zeit geswohnt.